Hallo. Wir sind's. Es muss weitergehen. Und so weiter. Auch wenn das Ganze wackelig ist wie ein Kartenhaus. Auch wenn's immer wieder Leute umpusten werden. Und dir deinen Weg möglichst grundlos erschweren. Selten stimmt der Bauchplan, selten hält sich die Waage. Meistens kippt es um, ja meistens stellt sich die Frage. Lass ich's liegen oder bieg ich schnell wieder gerade? Und wie mache ich anderen Mut, den ich selbst nicht mehr habe? Die Pflicht bleibt sowieso, geht die Kühe daneben. Da muss man für sein Leben sicher auf mal Türen eintreten. Schrei dreimal Scheiß und denk dir dumm gelaufen. Schon trittst du im Grunde auf den nächsten Hundehaufen. Man meint's nicht böse, doch geht im Fett nach Baden. Und ich verlasse Eskapaden, dass gewisse etwas haben. Man kann gerade alles außer noch mehr Stress vertragen. Doch es geht und so weiter, ja, du hast es erraten. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Es kann sich um Stunden handeln, ich bleib bei der Sache. Weil ich auch mit wunden Mandeln sicher weitermache. Nur um dir zu sagen, dass du es genauso gut kannst. Doch nicht merkst, wenn du dich zu Hause verschanzt. Viele wollen Glück im großen Stil, doch geben's auf. Führen lückenlosen Deal mit ihrem Lebenslauf. Wer sie es und deren Anverwandten haben verstanden. Wer höher fliegen will, kann nicht sanft landen. Viele wollen lieber noch auf Nummer sicher gehen. Ich guck zwar zu, doch kann der Kummer nicht mehr sehen. Denn und so weiter heißt doch wissen, wann Schluss ist. Und es tut gar nicht weh, wenn man sich dessen bewusst ist. Halt die Augen offen und dann findest du's Ziel. Es gibt eh keinen Gewinner bei einem blinde Kuhspiel. Und wenn ich's kapier, ja, dann begreifen's alle. Was denn? Und so weiter machen wir Zweifelsfall. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Und so weiter. Die drei Worte sind so leicht gesagt. Und so weiter. Die drei Worte sind so leicht gesagt, aber schwer zu glauben. Schwer zu glauben, doch nicht allzu schwer getan. Denn und so weiter macht nun mal den Werdegang. Wir alle sparen doch auf der Lorbeermatratze. Nur bei meinem Tempo hab ich vorher eine Glatze. Also lauf ich los und zwar so schnell ich kann. Und ganz vielleicht komm ich ja zufällig an. Vielleicht auch nicht, doch ich werde trotzdem gehen. Man weiß ja nie, ich hab schon Pferdekotzen sehen. Doch bei all den Worten zählen lebendig die Taten. Und ständiges Warten kann einen lebendig begraben. Ich bin unten durch, will im Moor auch in Sachen führen. Und will nur lachen für den Rap, wie ihn machen können. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Immer weiter. Und so weiter. Das war noch einmal das Hip-Hop-Duo 1-2 mit einer Nummer von ihrem aktuellen Album. 2 heißt es. Zu hören war gerade der Track und so weiter. Mit einer guten Portion Background-Das und Dab-Da-Das. Gesampelt ohne Quellenangabe diesmal. In meinen Ohren klingt so wie das A-Cappella-Sextett Take 6. Vor 1-2 gab es den kompletten Vortrag zur Kunst der Artikulation, dargeboten von Uschi Brüning und Ernst Ludwig Petrowski. Duelle Rando nannten sie das Stück, zu finden auf ihrer 87er Amiga-LP Kontraste. I am sitting on the sofa, there's a TV in the corner. I am watching Major Nelson, he is played by Larry Hagman. Jeannie! And he found a little bottle, and out popped Barbara Eden. But she couldn't show her belly button, all she did was blink. Good evening, Major Nelson. Tony Nelson works at NASA with suspicious Dr. Bellows. And there's also Roger Healy, who would become Howard Borden. Jeannie! And Jeannie always means well, but they get in wacky trouble. She folds her arms and blinks eyes. It's kind of like Bewitched. Jeannie! Yes, Master. Oh, the reruns will continue on the TV as I'm watching the pink smoke of her bottle. I am dreaming of Jeannie. Jeannie! Da da da da da da da da da da da. I was walking down the street, and it was getting mighty late. Well, the truth of the matter is, this poor girl had been abandoned by her date. When, from out of nowhere, came this music loud and clear. Let me see, from over there? No, over there. Over there? Yeah. Well, I opened up the door, and much to my surprise, the girls were wearing formals, and the boys were wearing ties. And I feel that I should mention that the band was at attention. They just stood there, all so neat, while they played their swinging beat. So I grabbed this little boy who came strutting across the room. I said, what's that? And he said, sophisticated boom. It's been that's not how you can thank the guy who wrote the song that made your baby fall in love with you. Ooh, ah, ooh, ah. In früheren Pop-Dekaden gab es Platten, die sozusagen als Antwort auf schon bekannte und erfolgreiche Platten von anderen Sängern gedacht waren. Sowas war natürlich zu guten Teilen ein recht durchsichtiges Manöver, um vom Erfolg einer Melodie oder einer Textidee eines anderen zu profitieren. Aber manchmal kamen wirklich ganz schöne Remakes dabei heraus. 1961 kam Barry Mann mit einem Song auf Platz 6 der Charts, in dem er nach dem Songautor fahndet, der für das Bomb in Bombe Bomb verantwortlich ist oder für das Ram in Ramalama Ding Dong. Dieser Songautor hat nämlich den Song geschrieben, der die Angebetete dazu brachte, sich in den Held des Songs zu verlieben. Und bei diesem Songautor wollte sich der Held bedanken. 1961 war das, Doo-Wop-Hits waren eigentlich schon fast passé. Gerade eben war die Antwortplatte auf Barry Manns Who Put the Bomb zu hören. I Put the Bomb heißt er, ich war da mit dem Bomb und Ram und Dip und so weiter. Gesungen wurde der Song 1961 von einem Star der Doo-Wop-Szene, Frankie Lyman und seinen Teenagers. Deren Hochzeit war Ende der 50er Jahre gewesen und die schöne Antwortplatte konnte Frankie Lymans Karriere nicht wiederbeleben. Los ging dieser Ausflug in Doo-Wahs, Boom-Booms und Da-Da-Da-Ps mit der Sängerin Amy DiNio. Waltzing Tongues nannte sie ihre Miniatur, erschienen ist sie 1993 auf ihrem Album Tongues. Danach gab es die Titelmelodie der TV-Serie Bezaubernde Genie, gesungen im Stil von Suzanne Vegas, Tom's Diner. Marilyn E. Whitelaw heißt die Sängerin. Die Nummer ist für mich der Höhepunkt von der Sammel-LP mit lauter Coverversionen von Tom's Diner. Toms Album heißt die Platte folgerichtig, erschienen ist sie 1991. Danach gab es die Shangri-Las Mitte der 60er Jahre mit Sophisticated Boom Boom und gerade eben, wie gesagt, Frankie Lyman and the Teenagers mit I Put the Bomb, anno 1961. Fa Fa Fa, Sad Song, ist einer der bekanntesten Titel von Otis Redding. Den gibt's jetzt nicht, sondern einen Song, der ähnlich heißt. Fa Fa Fa Fa. Diese Silben tauchen, anders als bei Otis Redding, in dem Lied gar nicht auf. Vielleicht sollte damit bloß an den Otis-Song erinnert werden oder an den Untertitel Sad Song. Melancholie strömt das Lied auf jeden Fall aus. Die Band, die ihn singt, heißt Abel Tasmans. Sie kommt oder kam aus Neuseeland. 1986 nahmen sie die Songs für ihr Album A Cup of Tea and a Lie Down auf. In the meantime, I'll just seem blind. It's all just a matter of who can be led, who'll stay to dinner and who's left for dead. Summer fell down the stairs by the one bomb hitting along the exotic hair. From both the Tickerigi, the cattle stand in the store. Whichever way, down the road, there's one thing I would say, and it's that. Sometimes when the weather's clear, and we start about a week ago, and consider it as a privilege some states are just from here. What is it we can do for you? What is considered fair? I tell you, Abel Tasmans aus Neuseeland mit Fa, Fa, Fa, Fa. Am Ende des Refrains setzt der Sänger mit dem englischen Wort für Ich an. Der Satz wird aber nicht fortgeführt, so als ob er verwirrt wäre. Stattdessen wird das I langgezogen und auf und ab geweht, um schließlich in den französischen Worten Je suis perdu zu enden. Ich bin verloren. Um Lautmalereien und Nonsenssilben geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Bars heißt der nächste Song. Die naheliegendste Bedeutung davon dürfte Kneipe oder Club sein. Bei einem der prominenten Begleitmusiker steht in den Credits zu diesem Song neben Bass, Gitarre und Harmony Vocals noch Bar. B-A-A. Hier ist Lady June mit Bars. So humble. rue, il y a deux boutiques. Dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débile, à qui les lait le débile, débile si beau, débile aussi lait. Si lait un débit beau, c'est bien le beau débile. Au débido, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babé sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babé. Mais on maudit le lent débit, le lent débit des longs bidons du débit d'autre bobby. Aussi babé ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de bobby. Et bobby lui répond en vidant les bidons. Les bidons d'autres sont des vies, allez donc. Les bidons d'autres sont des vies, allez donc. Les bidons d'autres sont des vies, allez donc. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Les v'là tous deux en ménage, le débido épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc, et chacun dit en y allant: ah, qui les beaux le débit de lait. Oh, quel palais le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau, bah palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau, et la Babé de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons lait de Babé. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la Babé jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons, c'est Bobby, c'est Babé, allez donc. Fiddle-dee-dum, va-dum, va-dum, va-dum, pop-a-da-la-dum, da-dum. Jadis, un jour, un jeudi, j'imagine en janvier, le sais-je, il neigeait. Un gibbon geignant de gésir aux eaux gelées, jaspées de givre, visualisait le va-et-vient d'Aziz à la Zibeline, dont le voisinage le rendait zinzin. Comme Georges, visiblement aux anges, aux genoux de Jeanne, révisant sa jalouse misogynie, zézayait. Comme John, ayant jeté son dévolu sur la joconde Joséphine aux joufflus jolis qui jaillirait de jupons en girandole. Comme Jules, non jugulant sa vigie de la gigue des jambes en blue jean javelisé de zouzou. Comme Jack, Zigomar, Zazou, juché sur un jukebox en s'arrosant de gin au gingembre, jacassette en javanesse et de vix grivoise à Gigi la jongleuse. Ou bien Giton, agitant généreusement sa tige de jade rigide avant la java zygomatique d'un gigolo vénézuélien déguisé en zouave. Comme Juju et Jojo faisant joujou avec la sarotière rose de Jennifer au jardin japonais jonché de girofle et de géranium, et voilà que vivement la jeune géante réagit par gifle au visé de ses voyous de jumeaux, zobars et goujats, zonards toujours en veine de bisous. Ou comme Rakam le rouge, rabat-joie d'abat-jour orangé, ventousé par un indivisible visible vizir, ou Gilles, ravagé de jujube, mais régénéré d'avoir vu Gisèle, jubilé de joie juvénile et de joubarbe, comme la joubarte ou baleine de Jonas, giclette en nageant la giboulée du joyau de son jet. Ainsi, vidangeant le jus de sa vertigineuse vengeance. Sous les yeux ahuris d'Aziza la zibeline, des zébus, des zèbres, des visons, des oiseaux, des oiselles, des visiteurs et des visiteuses, toujours avides de zoomer sur une zizanie ou un dévisu osé, oseau. Le gibon, singe sans gêne, le gibon, singe sans gêne, le gibon, gibon, gibon, gibon, singe sans gêne, joue. Um Lautmalereien und Nonsenssilben geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade der französische Flötist, Saxophonist und Sprachkünstler Didier Malherbe bei einem Gig des Quartetts Shortwave. Seine Geschichte, seine Wort- und Satzmelodien drehen sich bei dem Stück hier um französische Wörter, die mit den Klängen W, S und Sch anfangen. Zu finden ist das auf einer Live-CD von Shortwave, die 1993 veröffentlicht wurde. Spaß an dadaistischen Wortspielen hatte Didier Malherbe schon zu Zeiten, als er noch ständiges Mitglied von David Allens Band Gong war, in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Los ging diese Trilogie mit Lady June. Bars heißt der Song, zu finden auf ihrer ersten Solo-LP aus dem Jahr 1974. Lady June's Linguistic Leprosy. Als Begleitmusiker waren da unter anderem Brian Eno und Kevin Ayers zu hören. Danach gab es ein Chanson von Charles Trenet und Léo Chauliac, Die Bidelais, Die Bidelot. Das heißt zunächst nichts anderes als Milchladen, Wasserladen. Die Gegenüberstellung der beiden Geschäfte wird dank Charles Trenets Sprachwitz und Artikulationskunst zu einer Liebesgeschichte mit genialen Silbenjonglieren. Zungenbrecher könnte man sowas auch nennen, aber das klingt im Zusammenhang mit Charles Trenet viel zu unelegant. Die Bidelais, Die Bidelot wurde im Jahr 1943 veröffentlicht. Um Lautmalereien und viel Schubidu geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk.